Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr. Die Sonne steht noch niedrig über dem Golf von Korinth und ein leichter Wind kräuselt die Wasseroberfläche, als wir mit dem Boot von Nikos Vogiatsakis starten. Wir hoffen, dass wir Delfine sehen werden. Das Wetter ist gut. Wir haben Windstärke 2, das ist in Ordnung. Denn nur wenn das Meer ruhig ist, können wir die Delfine orten. Die Fischer haben heute Morgen welche gesehen, wir haben also gute Chancen. Aber die Delfinbeobachtung braucht Zeit. Delfine faszinieren uns und sie regen unsere Fantasie an wie kaum ein anderer Meeresbewohner. Wobei die Bezeichnung Delfin irreführend oder doch zumindest ungenau ist. Es gibt nicht den Delfin, sondern etwa 35 Delfinarten. Sie leben in allen Weltmeeren und so unterschiedlich ihr Aussehen und ihre Verbreitungsgebiete, so unterschiedlich sind auch ihre Ernährungsgewohnheiten. Zieht der eine Krebse vor, so frisst der andere am liebsten Kalamar. Sogar kleine Robben stehen auf dem Speiseplan. Die Delfine sind eng mit den Walen verwandt. Beide gehören zur Ordnung der Waltiere. Die Umgangssprache aber hat die verschiedenen Familien ordentlich durcheinander gemixt. So gehören zum Beispiel die Schwert- und Grindwale, obwohl sie die Bezeichnung Wal im Namen tragen, zur Familie der Delfine. Unterscheidungskriterium sind weder Aussehen noch Größe. Zu den Delfinen zählt sowohl der nur 1,5 Meter lange Hektordelfin als auch der Orca, auch Schwert- oder Killerwal genannt, der es auf bis zu 9 Meter bringt. Will man die Waltiere, auch Cetacea genannt, klassifizieren, so muss man ihnen ins Maul schauen. Man trennt zwischen Zahnwalen und Bartenwalen. Die Delfinartigen gehören zu den Zahnwalen. Die Delfine leben im Meer. Doch sie sind keine Fische, sondern Säugetiere, die vor Jahrmillionen vom Land ins Wasser zurückgekehrt sind, so wie die Robben und die Seekühe. Anders als diese hat sich der Delfin ganz an das Leben im Wasser angepasst. Die Delfinweibchen bringen ihren Nachwuchs nach rund 12 Monaten Tragzeit, die Dauer variiert je nach Delfinart, im Wasser zur Welt und tragen ihn zum Atmen gleich an die Oberfläche. Urahn der Delfine ist der Mesonyx, ein Tier, das ein wenig an einen Wolf erinnert, ein behaarter Paarhufer, dessen Lebensraum die Sümpfe waren. In der Röntgenaufnahme lässt die Delfinflosse noch heute Ähnlichkeit mit einem Arm erkennen. Auch Überreste von Beckenknochen, an denen die Beine ansetzten, haben die Delfine. Seither aber haben sie sich auf faszinierende Weise an das Leben im Wasser angepasst. Besonders beeindruckend ist das Echolotsystem, welches die Delfine entwickelt haben, um sich unter Wasser zu orientieren. So senden sie Ultraschallwellen aus und analysieren deren Echo. Damit machen sich die Delfine ein exaktes Bild ihrer Umgebung. Dabei berücksichtigen sie verschiedene Parameter, etwa wie lange der Schall braucht, um zurückzukehren oder inwiefern er absorbiert wird. Das Wetter kann hier sehr plötzlich umschlagen. Es kommt dann vor, dass Delfine auftauchen und nicht von unserer Seite weichen. Sie begleiten uns bis zum Leuchtturm am Kap und verlassen uns erst, wenn wir in Sicherheit sind. Als ob sie uns beschützen wollten. Erzählt der Fischer Dimitris Konstantinou, den seine Arbeit täglich auf den Golf von Korinth führt. Vielleicht ist es gerade diese Interaktion der Delfine mit uns Menschen, die bewirkt, dass wir uns zu ihnen hingezogen fühlen. Zahlreiche Geschichten von Delfinen, die Menschen gerettet haben, sind bekannt. Warum sie das allerdings tun, darüber können wir nur spekulieren, sagt der Biologe und Meereskundler Alexandros Francis vom Pelagos-Forschungsinstitut in Athen. Delfine retten Menschen vor Haien oder vor dem Ertrinken. Das ist eine Tatsache. Sie verhalten sich dabei genauso, wie sie sich gegenüber einem Artgenossen verhalten würden. Eine Theorie besagt, dass Delfine, wenn sie einen Schwimmer ohne Kraft sehen, in erster Linie ein Säugetier sehen, das sich nicht an der Oberfläche halten kann. Bis hierhin ist die Theorie in Ordnung. Der Rest ist etwas spekulativ. Die Theorie geht nämlich weiter davon aus, dass die Delfine den Wärmeverlust eines Organismus erkennen und darauf reagieren. Und beides zusammen, also das Sinken und der Wärmeverlust, würde den Reflex beim Delfin auslösen, den Gefährdeten zu retten. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob dieses Verhalten nur instinktgesteuert ist. Da unterschätzen wir die Delfine, glaube ich. Dagegen überschätzen wir die Delfine, wenn wir glauben, sie seien immer gütig, friedliebend und selbstlos. Mitte der 90er Jahre wurden an Küsten Schottlands wiederholt tote Delfinjunge gefunden, die Bissspuren erwachsener Tiere zeigten. Forscher können dieses Verhalten nicht erklären, mutmaßen allerdings, dass es mit erhöhtem Stress zusammenhängt, ausgelöst etwa durch starken Schiffsverkehr und Meeresverschmutzung. Wenn Delfine provoziert werden, können sie aggressiv werden. So kommt es bei den von Tierschützern ohnehin stark kritisierten Schwimmprogrammen mit Delfinen in Gefangenschaft durchaus auch zu Attacken. Und es gibt Hinweise auf eine Hack- und Rangordnung innerhalb von Delfingruppen, so der Biologe Alexandros Francis. Ich denke, die Delfine sind da nicht anders als wir Menschen. Ich denke da an die Beobachtungen eines Kollegen, der über lange Zeit Delfine begleitet und dabei festgestellt hat, dass sie Bündnisse eingehen, Krieg führen und Weibchen anderer Gemeinschaften entführen. Er sprach daher von Sex and Politics in Delfingemeinschaften. Kein Mythos dagegen ist, dass Delfine in komplexen sozialen Verbänden leben. Diese Tatsache, kombiniert mit dem Wunschdenken vom immer friedvollen Delfin, hat viele Spekulationen befördert, etwa über die Delfine als bessere Menschen. Tatsächlich aber verschaffen sie sich auf diese Weise in erster Linie Vorteile bei der Nahrungssuche und bei der Abwehr von Feinden. Wie stark ihr Gruppenzusammenhalt ist, illustriert folgendes Beispiel. Beim Thunfischfang haben die Fischer die Delfine früher mit ihren Netzen direkt eingekreist, weil sich unter den Delfinen die Thunfischschwärme befinden. Und die Delfine haben sich in den Netzen verfangen und sind gestorben. Jetzt haben die Fischer die Vorgabe, die Netze tiefer auszuwerfen. Ob sie das immer tun, ist eine andere Frage. Forscher haben jedenfalls versucht zu verstehen, weshalb die Delfine nicht aus dem Netz fliehen, selbst wenn es ein Loch hat. Und sie haben beobachtet, dass die Delfine erst durch das Loch schwimmen, wenn es groß genug ist, dass sie als Gruppe entkommen können. Zur Zeit des göttlichen Augustus war ein in den Lukriner See gelangter Delfin dem Knaben eines armen Mannes, der aus dem Gebiet von Baiae nach Puteoli in die Schule ging, mit besonderer Anhänglichkeit zugetan. Zu jeder Tageszeit, vom Knaben gerufen, eilte er, so weit entfernt er auch sein mochte, aus der Tiefe herbei, fraß aus seiner Hand und bot ihm den Rücken zum Aufsitzen dar. Wenn er ihn aufgenommen hatte, trug der ihn mitten durch die hohe See nach Puteoli in die Schule und brachte ihn auf gleiche Weise mehrere Jahre lang wieder zurück, bis der Knabe an einer Krankheit starb. Da kam er immer noch an den gewohnten Ort, schien betrübt und traurig zu sein und starb dann selbst, wie wohl niemand bezweifelte, an Sehnsucht. Schreibt Plinius der Ältere in seiner Naturgeschichte vor ziemlich genau 2000 Jahren. Und rund 9000 Jahre sind die Zeichnungen alt, die im Norden Norwegens in einer Höhle entdeckt wurden und die Delfine und Wale zeigen. Der Delfin ist in vielen Kulturen, die sich in der Nähe des Meeres entwickelt haben, präsent. Kulturen der Südsee etwa sehen in ihnen oftmals Geister, Götterboten oder die Seelen von Menschen. Einen herausragenden Stellenwert aber hat der Delfin auch in der griechischen Mythologie. Um etwa die überzeugte Junggesellin Amphitrite zu werben, die sich vor ihm versteckt hatte, schickte Poseidon, dem Mythos nach, einen Delfin zu ihr. Der Delfin fand Amphitrite nicht nur, es gelang ihm auch, was Poseidon nicht gelungen war, nämlich Amphitrite zur Ehe zu überreden. Der Delfin ist außerdem ein beliebtes Element der antiken griechischen Ikonografie, erklärt der Archäologe Petros Themelis. Delfine finden sich auf kostbaren Gefäßen, auf Fresken und Mosaiken, etwa auf der heiligen Insel Delos. Wir sehen auf den Mosaikböden Delfine, auf deren Rücken Eros-Figuren reiten. Die Eros-Figuren führen die Delfine mit Zügeln. Aber der Delfin wird auch mit dem Gott Dionysos assoziiert. Als Dionysos nämlich auf einer Schiffsreise von Piraten überfallen wurde, haben seine Begleiter, die Satyren, die Piraten in Delfine verwandelt und so die Gefahr abgewendet. Dass die Eros-Figuren in Kombination mit Delfinen dargestellt werden oder dass Aphrodite immer von Eros-Figuren und Delfinen umringt ist, kommt daher, dass der Delfin bei den alten Griechen auch eine erotische Komponente trägt. Und genau darin vermutet der Archäologe Petros Themelis auch die Erklärung dafür, dass sich Delfindarstellungen häufig auf Kultgegenständen und Sarkophagen finden. Tiere, die eine starke erotische Konnotation haben, werden auch mit dem Tod assoziiert. Diese Verbindung kommt natürlich über den Eros zustande. Denn der Eros ist nicht denkbar ohne den Tod. Werden und vergehen. Wie die zwei Seiten einer Medaille. Deshalb finden wir auch auf so vielen Urnen oder Sarkophagen Darstellungen von Delfinen. Etwa eine halbe Stunde, nachdem wir aus dem Hafen von Korinth ausgelaufen sind, passieren wir das Heraion, ein Heiligtum, das der Zeus-Gattin Hera geweiht war. Nikos Vogiatsakis, der die Delfinbeobachtung organisiert, blickt in die Ferne. Wir erkennen Delfine entweder, wenn sie aus dem Wasser springen und spielen, oder aber, und deswegen ist es gut, dass wir nicht zu viel Wind haben, indem wir die leichten Wellen orten, die sie mit ihren Rückenflossen verursachen. Sie sind ja in Gruppen unterwegs. Außerdem glänzt ihre Haut und lässt Reflexionen an der Wasseroberfläche entstehen, die uns ebenfalls bei der Ortung der Delfine helfen können. Wir hatten die Netze ausgeworfen und als wir sie heraufholten, sahen wir, dass sich zwei kleine Delfine darin verfangen hatten. Junge. Ganz in der Nähe warteten zwei erwachsene Delfine, offenbar Verwandte. Und alle vier haben sie geweint. Wie wenn Neugeborene weinen, klingt das. Die erwachsenen Tiere haben gewartet, dass wir die Jungen aus dem Netz befreien. Und danach sind sie noch lange bei uns geblieben und haben Salti gemacht. Erinnert sich der Fischer Dimitris Konstantinou. Und es war nicht das einzige Mal, dass Delfine ihm ihre Dankbarkeit gezeigt haben. Eine ganz ähnliche Szene habe sich abgespielt, nachdem er einen Delfin von einem Angelhaken befreit hatte. Was die Frage nach der Intelligenz der Delfine eröffnet. Eine schwierige Frage, denn sie hat auch damit zu tun, wie wir Intelligenz definieren. Wir wissen, dass Delfine ihr Spiegelbild erkennen. Und legt man die Relation von Körper- und Gehirnvolumen als Kriterium für mögliche Intelligenz zugrunde, so schneiden manche Delfinarten sogar besser ab als die Schimpansen. Doch unsere Versuche, die Intelligenz dieser Tiere zu messen, scheitern letztlich an uns selbst, beziehungsweise daran, dass wir unsere Umwelt durch die Brille unserer eigenen Intelligenz wahrnehmen, erklärt der Delfinforscher Alexandros Francis. Drehen wir den Spieß einfach mal um und stellen wir uns vor, wir müssten den Weg aus einem völlig verdunkelten Raum finden. Wir würden uns überall anhauen und die Tür möglicherweise auf allen Vieren suchen. Wenn uns ein Delfin dabei beobachtete, würde er wohl denken, was sind das für dumme Tiere, die sich noch dazu für intelligent halten? Das wäre natürlich falsch. Wir haben nur andere Fähigkeiten als ein Delfin. Der würde sich mit seinem Echolotsystem in der Dunkelheit sehr leicht zurechtfinden. Ich sage das, um deutlich zu machen, wie schwierig es ist, verschiedene Welten zu vergleichen. Jedes Lebewesen hat die Eigenschaften perfektioniert, die es braucht, um in seiner Umwelt zu überleben. Wir wissen auch, dass große Tümmler, eine weit verbreitete Delfinart, einen individuellen Pfeifton als den eigenen Namen erkennen und dass sie sich gegenseitig bei ihrem Namen rufen, was ein Selbst- und ein Fremdbewusstsein voraussetzt. Ihre Kommunikation untereinander kann aber noch viel weiter gehen, erläutert Alexandros Francis vom Pelagos-Forschungsinstitut. Es gibt die faszinierende Beobachtung, dass ein Trainer von einem Delfin verlangt, er solle in ein benachbartes Becken schwimmen, den Delfin, der sich dort aufhält, holen und dann gemeinsam mit ihm improvisieren. Und der Delfin holt seinen Partner und sie improvisieren gemeinsam. Er ist also nicht nur imstande zu verstehen, was der Trainer von ihm will, sondern auch dazu, es einem anderen Mitglied seiner Gemeinschaft zu vermitteln. Das lässt auf ein ganz beträchtliches Kommunikationsvermögen schließen. Und nicht nur das. Die Pfeiftöne, mit Hilfe derer sich Delfine verständigen, sind so mannigfaltig, dass sie theoretisch zumindest ungeahnte Möglichkeiten der Kommunikation eröffnen, fährt Alexandros Francis fort. Die Pfeiftöne der Delfine haben eine sehr große Bandbreite und sie sind eine ausgezeichnete Basis, um eine ausgesprochen komplexe Sprache zu entwickeln, komplexer sogar als die menschliche Sprache. Ob die Delfine allerdings diesen Schritt vollzogen haben und über eine Sprache verfügen, das wissen wir nicht. Nach dem derzeitigen Stand der Forschung können wir nur von Kommunikation sprechen, nicht aber von Sprache. Was nichts heißen will. Denn vielleicht haben Delfine eine Sprache und unsere Wissenschaft hat sie bisher nur nicht erkannt. Gewiss ist, dass Delfine imstande sind, unsere, also die menschliche Sprache, in Ansätzen zu verstehen. Das haben Versuche mit großen Tümmlern gezeigt. Die Delfine können sowohl Worte lernen, als auch die Syntax eines Satzes verstehen. Das heißt, wenn wir einen Satz mit 4 oder 5 Wörtern bilden und die Reihenfolge dieser Wörter dann verändern, kann ein Delfin den Unterschied verstehen und sein Handeln danach ausrichten. Er kann also Adverbien, Verben und Substantive auseinanderhalten. Das ist bemerkenswert. Eine Zeit lang war hier ein einzelner Delfin. Er hat im Hafen gewartet und wenn die Fischerboote ausgelaufen sind, ist er ihnen gefolgt. Er hat dann die Fische in Richtung der Netze getrieben, ohne sie aber zu fressen. Er hat sie einfach in die Netze getrieben und ist dann weggeschwommen. Und wir wussten, dass wir, wenn wir diesen Delfin sehen, einen guten Fang haben werden. Derselbe Delfin ist außerdem in einem Badeort hier in der Nähe mit Kindern geschwommen. Er ist ein paar Monate bei uns geblieben und dann wieder verschwunden. Erzählt der Fischer Dimitris Konstantinou. Meist aber stehen Fischer und Delfine in Konkurrenz zueinander. Delfine verursachen Schäden an den Netzen und andersherum kommen gerade durch die umstrittenen Schlepp- und Treibnetze Jahr für Jahr unzählige Delfine um. Doch Delfine werden in vielen Teilen der Welt auch gezielt gejagt, entweder zum Verzehr oder um ihr Fleisch als Krabbenköder zu verwenden. In Japan etwa findet jedes Jahr eine Treibjagd statt, bei der Delfine in Buchten getrieben und brutal erstochen werden. Und im Südpazifik und vor Kuba werden Delfine gejagt, um sie an Delfinarien zu verkaufen. Ein lukratives Geschäft für die Jäger und eine Prozedur, die am Ende nur wenige Tiere überleben. Wobei sie auch im Tod ihr charakteristisches Lächeln nicht verlieren, welches nämlich anatomisch bedingt und eben gar kein Lächeln ist. Und die Liste der Gefahren für die Delfine hört hier noch lange nicht auf. Die chemische Verschmutzung der Meere sowie im Wasser treibende Plastikabfälle stellen eine signifikante Bedrohung für sie dar. Dazu kommt, dass die durch den Klimawandel immer wärmeren Gewässer viele Delfinarten ihres Lebensraums berauben. Ein weiteres Problem ist die Überfischung. So ist etwa der gemeine Delfin im Mittelmeer vom Aussterben bedroht. Denn die Sardinen, von denen er sich hauptsächlich ernährt, sind so rar geworden, dass sich die Population der Delfine in nur 10 Jahren um 90% vermindert hat. Und nicht zuletzt stellt der Lärm in den Meeren einen ernstzunehmenden Stressfaktor dar. Alexandros Francis. Im Mittelmeer etwa gibt es keine Oase, wo nur die Geräusche der Natur wahrnehmbar wären. Stattdessen sind die Delfine überall den Geräuschen der menschlichen Aktivitäten ausgesetzt. Und zwar nicht vorübergehend, sondern pausenlos. Das heißt, die Delfine, die im Wasser leben und die Jahrmillionen nichts anderes gehört haben als die Wellen, ihre eigenen Stimmen und die Laute anderer Organismen, müssen nun also 24 Stunden am Tag den Lärm ertragen, den wir Menschen verursachen. Dabei ist der Schiffsverkehr nur eine mögliche Lärmquelle. Auch Probebohrungen für Erdöl und militärische Sonare tragen zur Lärmverschmutzung der Meere bei. Eine 2010 veröffentlichte Studie, die an Küsten der Südstaaten in den USA durchgeführt wurde, hat gezeigt, dass mehr als die Hälfte der dort gestrandeten Delfine fast vollständig taub waren. Manchmal wird auch die Liebe des Menschen zum Delfin zu einer Belastung für das Tier. Tierschützer in aller Welt, darunter die WDCS, die Internationale Wal- und Delfinschutzorganisation, protestieren gegen die Haltung von Delfinen in Gefangenschaft. Denn fast überall auf der Welt werden viele Tiere weiterhin in Delfinarien gehalten und für Delfinshows trainiert. Dabei stellt das Leben in Gefangenschaft für sie eine starke Belastung dar. Es kommt vor, dass sich Tiere selbst verstümmeln oder dass sie sich umbringen, indem sie mit dem Kopf gegen die Beckenwand schwimmen. Die WDCS geht außerdem davon aus, dass die Tiere unter ständiger Medikamentengabe stehen, um den ansonsten unvermeidlichen Infektionen vorzubeugen. Umstritten ist aber auch die Delfintherapie. Ihre Befürworter loben ihre Wirkung, unter anderem bei Menschen mit Depressionen, Aufmerksamkeitsstörungen, Autismus oder chronischen Schmerzen. Andere Studien kommen allerdings zu dem Schluss, dass es noch nie gelungen sei, den Nachweis zu erbringen, dass es der Delfin war, der den Therapieerfolg erbracht hat, betont der Meeresbiologe Carsten Brensing von der Internationalen Wal- und Delfinschutzorganisation WDCS. Was bei allen Studien bisher fehlte, waren Vergleichsuntersuchungen, um zu klären, welcher Einflussfaktor gewirkt hat. Kritiker heben außerdem hervor, dass nicht genügend erforscht sei, ob die Delfine selbst an einem so ausgiebigen Kontakt mit Menschen interessiert sind. Domestizierte Tiere wurden über Jahrhunderte darauf gezüchtet, die menschliche Nähe als angenehm zu empfinden. Auf wilde Delfine trifft das nicht zu. Und so lassen Beobachtungen auch darauf schließen, dass der enge Kontakt mit Menschen ihnen Stress verursacht, sagt der Delfinverhaltensforscher Carsten Brensing. Dabei lasse sich vermutlich mit anderen Formen der tiergestützten Therapie der gleiche Erfolg erzielen wie mit der Delfintherapie. Das Meer reflektiert die Sonnenstrahlen und glitzert in allen Silbertönen. Korinth liegt inzwischen weit hinter uns. Im klaren Licht sehen wir die Berge des Peloponnes als dunkle Silhouetten. Dann plötzlich eine Bewegung. Vor uns eine Gruppe Streifendelfine. Ihre silbergrauen Körper bewegen sich mit perfekter Harmonie. Einige Delfine spielen auf der Heckwelle, andere schießen kreuzweise unter dem Bug durch. Und als sie uns nahe kommen, blicken wir uns in die Augen.